بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Segensreich ist derjenige, der seinem Diener die Unterscheidung offenbart hat, damit er für die Weltenbewohner ein Warner sei. Er, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört, der sich kein Kind genommen hat und der keinen Teilhabe an der Herrschaft hat, und alles erschaffen und ihm dabei sein rechtes Maß gegeben hat. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Und sie haben sich außer ihm Götter genommen, die nichts erschaffen, während sie selbst erschaffen werden, und die sich selbst weder Schaden noch Nutzen zu bringen vermögen. Und die weder über Tod, noch über Leben, noch über Auferstehung verfügen. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. Diejenigen, die ungläubig sind, sagen, das ist nur eine ungeheuerliche Lüge, die er ersonnen hat und bei der andere Leute ihm geholfen haben. Sie begehen daher Ungerechtigkeit und Falschaussage. Und sie sagen, es sind Fabeln der Früheren, die er sich aufgeschrieben hat. So werden sie ihm morgens und abends vorgesagt. Sag, herabgesandt hat ihn derjenige, der das Geheime in den Himmeln und auf der Erde kennt. Gewiss, er ist allvergebend und barmherzig. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. Und sie sagen, was ist mit diesem Gesandten, dass er Speise isst und auf den Märkten umhergeht? O, würde doch zu ihm ein Engel herabgesandt, um mit ihm ein Warner zu sein. Oder würde doch zu ihm ein Schatz herabgeworfen. Oder hätte er doch einen Garten, von dem er essen könnte? Und die Ungerechten sagen, ihr folgt ja nur einem Mann, der einem Zauber verfallen ist. Schau, wie sie dir Gleichnisse prägen. Dabei sind sie abgeirrt und so können sie keinen Ausweg mehr finden. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Segensreich ist derjenige, der dir, wenn er will, etwas Besseres als dies zuteilen kann. Gärten, durcheilt von Bächen, und der dir Schlösser zuteilen kann. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. Aber nein, sie erklären die Stunde für Lüge. Doch haben wir für diejenigen, die die Stunde für Lüge erklären, eine Feuerglut bereitet. Wenn sie sie aus der Ferne sieht, hören sie bereits von ihr Grollen und Fauchen. Und wenn sie da in einen engen Ort zusammengebunden geworfen werden, rufen sie dort nach Vernichtung. Ruft heute nicht nach nur einer einzigen Vernichtung, sondern ruft nach vielen Vernichtungen. قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا. Sag, ist das besser oder der Garten der Ewigkeit, der den Gottesfürchtigen versprochen ist? Er ist für sie Lohn und Reiseziel. Sie haben darin, was sie wollen, und werden ewig darin bleiben. Das ist ein für deinen Herrn bindendes Versprechen, nach dem gefragt werden wird. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. Und am Tag, da sie und das, dem sie anstatt Allahs dienen, versammeln wird, sagt wart ihr es, die diese meine Diener in die Irre geführt haben, oder sind sie selbst vom Weg abgeirrt? Sie werden sagen, Preis sei dir, es ziemte uns nicht, uns anstatt deiner andere Schutzherren zu nehmen. Aber du ließt sie und ihre Väter genießen, bis sie die Ermahnung vergaßen und zu einem Volk des Niedergangs wurden. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. Nun haben sie euch in dem, was ihr sagt, der Lüge bezichtigt. Da könnt ihr weder etwas abwenden noch Hilfe erfahren. Und wer von euch Unrecht tut, den lassen wir große Strafe kosten. Und wir sandten vor dir keine Gesandten, die nicht Speise aßen und auf den Märkten umhergingen. Und wir haben die einen von euch zur Versuchung für die anderen gemacht, um festzustellen, ob ihr standhaft seid. Und dein Herr sieht sehr wohl alles. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. Und diejenigen, die nicht die Begegnung mit uns erwarten, sagen, wo würden doch die Engel auf uns herabgesandt? Oder könnten wir doch unseren Herrn sehen? Sie verhalten sich ja hochmütig in Bezug auf sich selbst. Und sie lehnen sich in großer Missachtung auf. Am Tag, da sie die Engel sehen, an dem Tag, wird es für die Übeltäter keine frohe Botschaft geben. Und sie werden sagen, das sei euch verwehrt und versperrt. Und wir werden uns den Werken, die sie getan haben, zuwenden und sie zu verwehtem Staub machen. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. Die Insassen des Paradiesgartens werden an jenem Tag einen besseren Aufenthalt und einen schöneren Ruheplatz haben. Und am Tag, da sich der Himmel Wolken hervorbringend aufspaltet und die Engel eindrucksvoll herabgesandt werden, an jenem Tag gehört die Herrschaft, die wahre Herrschaft, dem Allerbarmer. Und es wird für die Ungläubigen ein schwerer Tag sein. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Und an dem Tag wird der Ungerechte sich in die Hände beißen und sagen: O, hätte ich doch mit dem Gesandten einen Weg eingeschlagen. O, wehe mir, hätte ich doch nicht den so und so zum Freund genommen. Er hat mich ja von der Ermahnung abirren lassen, nachdem sie zu mir gekommen war. Der Satan pflegt den Menschen stets im Stich zu lassen. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. Und der Gesandte sagt: O mein Herr, mein Volk miet diesen Koran unter Missachtung. So haben wir für jeden Propheten einen Feind aus den Reihen der Übeltäter bestellt. Und dein Herr genügt als Führer und Helfer. Und diejenigen, die ungläubig sind, sagen: O, würde ihm doch der Koran als Ganzes offenbart. So geschieht es aber, damit wir dein Herz mit ihm festigen. Und wir haben ihn wohlgeordnet vorgetragen. Und sie bringen dir kein Beispiel, ohne dass wir dir die Wahrheit und eine bessere Erklärung brächten. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. Diejenigen, die auf ihren Gesichtern zur Hölle versammelt werden, jene sind in der schlechtesten Lage und sind am weitesten vom rechten Weg abgeirrt. Und wir gaben bereits Moses die Schrift und bestellten ihm seinen Bruder Aaron, die Last mitzutragen. Da sagten wir: Geh zu deinem Volk, das unsere Zeichen für Lüge erklärt hat. Dann zerstörten wir sie vollständig. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. Und auch das Volk Noahs, als sie die Gesandten der Lüge bezichtigten, ließen wir ertrinken und machten sie für die Menschen zu einem Zeichen. Und wir haben für die Ungerechten schmerzhafte Strafe bereitet. Und desgleichen auch die Ad, die Thamud, die Leute von Arras und viele Geschlechter dazwischen. Ihnen allen prägten wir Gleichnisse und sie alle zerstörten wir vollständig. Sie kamen doch an der Stadt vorbei, auf die der Unheilsregen niederging. Haben sie sie denn nicht gesehen? Nein, vielmehr erwarten sie keine Auferstehung. وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Und wenn sie dich sehen, machen sie sich über dich nur lustig. Ist das derjenige, den Allah als Gesandten geschickt hat? Beinahe hätte er uns fürwahr von unseren Göttern abirren lassen, wenn wir nicht beharrlich an ihnen festgehalten hätten. Sie werden, wenn sie die Strafe sehen, erfahren, wer weiter vom Weg abgeirrt ist. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. Was meinst du wohl zu einem, der sich seine Neigung zu seinem Gott nimmt? Würdest du denn Sachwalter über ihn sein können? Oder meinst du, dass die meisten von ihnen hören oder begreifen? Sie sind doch nur wie das Vieh. Aber nein, sie irren noch weiter vom Weg ab. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. Siehst du nicht deinen Herrn, wie er den Schatten lang werden lässt? Wenn er wollte, würde er ihn fürwahr stillstehen lassen. Hierauf machen wir die Sonne zu einem Hinweis auf ihn. Hierauf ziehen wir ihn leicht zu uns ein. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. Und er ist es, der euch die Nacht zum Kleid und den Schlaf zum Ausruhen macht. Und er macht den Tag zum Aufstehen. Und er ist es, der die Winde als Frohboten seiner Barmherzigkeit voraussendet. Und wir lassen vom Himmel reines Wasser herabkommen, um damit manch totes Land wieder lebendig zu machen. Und um es Vieh und Menschen in großer Zahl, die wir erschaffen haben, zu trinken zu geben. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Und wir verteilen es ja unter ihnen auf verschiedene Weise, damit sie bedenken. Aber die meisten Menschen weisen alles zurück außer dem Unglauben. Wenn wir wollten, würden wir wahrlich in jeder Stadt einen Warner erstehen lassen. So gehorche nicht den Ungläubigen und mühe dich damit gegen sie ab mit großem Einsatz. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. Und er ist es, der den beiden Meeren freien Lauf lässt. Das eine ist süß und erfrischend, das andere salzig und auf der Zunge brennend. Und er hat zwischen ihnen beiden ein trennendes Hindernis und eine verwehrte Absperrung errichtet. Und er ist es, der aus Wasser menschliche Wesen erschafft und sie dann zu Blutsverwandtschaft und Schwägerschaft bestimmt. Dein Herr ist allmächtig. Aber sie dienen anstatt Allahs, was ihnen weder nützt noch schadet. Und der Ungläubige leistet stets Beistand gegen seinen Herrn. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. Und wir haben dich nur als Verkünder froher Botschaft und Warner gesandt. Sag, ich verlange von euch für mich selbst keinen Lohn dafür. Wer aber einen Weg zu seinem Herrn einschlagen will, bekommt selbst seinen Lohn. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. Und verlasse dich auf den Lebendigen, der nicht stirbt, und lobpreise ihn. Er genügt als Kenner der Sünden seiner Diener. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. Der die Himmel und die Erde und was dazwischen ist in 6 Tagen erschuf und sich hierauf über den Thron erhob. Er ist der Allerbarmer. So frag einen, der von ihm Kenntnis hat. Und wenn zu ihnen gesagt wird, werft euch vor dem Allerbarmer nieder, sagen sie, was ist denn der Allerbarmer? Sollen wir uns einfach vor dem niederwerfen, was du uns befiehlst, und das mehrt ihn nur die Abneigung. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Segensreich ist derjenige, der im Himmel Türme gesetzt und darin einen Lichtkörper und einen leuchtenden Mond gesetzt hat. Und er ist es, der die Nacht und den Tag so gemacht hat, dass sie sich voneinander für jemanden unterscheiden, der Bedenken oder Dankbarkeit zeigen will. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Die Diener des Al-Abamas sind diejenigen, die maßvoll auf der Erde umhergehen und die, wenn die Toren sie ansprechen, sagen, Frieden. Und diejenigen, die die Nacht verbringen, indem sie sich im Gebet vor ihrem Herrn niederwerfen und aufrecht stehen. Und diejenigen, die sagen, unser Herr, wende von uns die Strafe der Hölle ab. Ihre Strafe ist ja bedrängend. Gewiss, sie ist böse als Aufenthaltsort und Bleibe. Und diejenigen, die, wenn sie ausgeben, weder maßlos noch knauserig sind, sondern den Mittelweg dazwischen einhalten. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. Und diejenigen, die neben Allah keinen anderen Gott anrufen und nicht die Seele töten, die Allah zu töten verboten hat, außer aus einem rechtmäßigen Grund, und die keine Unzucht begehen. Wer das tut, hat die Folge der Sünde zu erleiden. Die Strafe wird ihm am Tag der Auferstehung vervielfacht, und ewig wird er darin in Schmach bleiben. Außer demjenigen, der bereut, glaubt und rechtschaffene Werke tut. Jenen wird Allah ihre bösen Taten gegen gute eintauschen. Und Allah ist stets allvergebend und barmherzig. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Und wer bereut und rechtschaffen handelt, der wendet sich in wahrhaftiger Reue Allah zu. Und auch diejenigen, die keine Falschaussage bezeugen, und, wenn sie im Vorbeigehen unbedachte Rede hören, würdevoll weitergehen. Und diejenigen, die, wenn sie mit den Zeichen ihres Herrn ermahnt werden, ihnen gegenüber nicht taub und blind niederfallen. Und diejenigen, die sagen, unser Herr, schenke uns an unseren Gattinnen und unseren Nachkommenschaften Grund zur Freude und mache uns für die Rechtschaffenen zu einem Vorbild. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. All diesen wird mit dem Obergemach vergolten werden, dass sie standhaft waren, und ihnen wird Gruß und Friede entgegengebracht. Ewig darin zu bleiben, schön ist es als Aufenthaltsort und Bleibe. Sag, mein Herr kümmerte sich nicht um euch, wenn nicht euer Bittgebet zu ihm wäre. Ihr habt doch alles für Lüge erklärt, und so wird eure Strafe hierfür unabwendbar sein.